Jörg Urschied erinnert sich an eine gewisse Ehrfurcht, welche die drei bei ihrer Arbeit erfasst hatte. Sie gingen fokussiert wie Chirurgen zu Werk. Da sich einst im Grab große Mengen rot gefärbter Erde fanden, hatten die Gestalter der Dauerausstellung entschieden, die Knochen auch in der Glasvitrine auf Rötel zu betten. Der Leiter der Restaurierungswerkstätten, Christian Heinrich Wunderlich, fertigte die Rötelunterlage gemeinsam mit Studierenden der Kunsthochschule Burg-Giebichenstein an. Deshalb lautete die Direktive bei der Entnahme: nicht das Rötelbett zerkratzen. Rötel zieht sich als roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Roter Ocker, wie er auch bezeichnet wird, ist eine Mineralfarbe, die aus einem Gemisch aus Tonerde und Hämatit besteht. Letzterer auch als Blutstein, Eisenglanz, Spekularit oder Roteisenstein bekannt, ist ein Eisenoxidmineral. Schon vor über 200.000 Jahren verwendeten Neandertaler Rötel. Der Homo sapiens färbte damit seit Urzeiten Muscheln, bemalte Körper und Höhlenwände. Selbst medizinisch wird er früh eingesetzt. Esoterische Kreise verehren Hämatit noch heute als Heilstein. Vor allem aber findet sich roter Ocker in prähistorischen Gräbern. Die Assoziation mit Blut, Leben und Wiedergeburt wird sich damals schon aufgedrängt haben. In gewisser Weise entspringt das einer ähnlichen Logik wie dem schamanischen Wiedererweckungsritual. Symbolisch wird den Toten neues Blut beigegeben, um sie für das Leben in der anderen Welt zu präparieren. Die Schamanin war in ihrem Grab jedoch nicht nur in roten Ocker gebettet. Sie hatte auch einen Hämatit mit Abriebspuren dabei und diverse Werkzeuge wiesen Spuren auf, die auf die Verarbeitung von Rötel schließen lassen. Für Jörg Urschied war es ein Wiedersehen. Er hatte das Skelett schon vor über 20 Jahren untersucht. Mir war noch im Sinn, wie auffällig grazil diese Frau gewesen ist. Ihr Schädel dagegen ist durchaus markant. An den Knochen finden sich im Vergleich zu anderen Jägern und Sammlern des Mesolithikums nur schwach ausgeprägte Muskelansätze. Sie ist also anders als ihre Zeitgenossen keine weiten Entfernungen gelaufen und hat auch keine schweren Lasten getragen. An den Gelenken fehlen die entsprechenden degenerativen Veränderungen. Für ihre Zeit ist das exzeptionell. In Sachen Körpergröße jedoch ist sie Mittelmaß. Mit rund 1,55 Meter liegt sie im Durchschnitt der Frauen des mitteleuropäischen Mesolithikums. Kurios, dass man sie im Nationalsozialismus für einen Mann hielt. Alle anatomischen Merkmale des Skeletts sind eindeutig weiblich, sagt Urschied. Die Genetik hat das bestätigt.